Am 21. März beging der Fotograf Robert Lebeck seinen 75. Geburtstag. Er gehört zu jener Generation, die am Ende des Zweiten Weltkrieges noch als letztes Aufgebot an die Front geschickt wurde. Später, als er Anfang der 50er Jahre in New York Völkerkunde studiert, soll er wieder in den Krieg. Diesmal nach Korea. Aber Robert Lebeck will nicht wieder in den Krieg. Er sucht einen Ausweg und kehrt nach Deutschland zurück. In Heidelberg schenkt ihm seine Frau eine Kamera. Das ist der Beginn einer großen Leidenschaft. Lebeck arbeitete zuerst als freier Fotograf für Heidelberger Tageszeitungen. 10 Jahre später zählte er zur internationalen Spitzengruppe der Bildjournalisten. 1966 wechselte er nach Hamburg zur Zeitschrift Stern. In Hamburg entstehen Bildreportagen, die bis heute legendär sind. Zum Beispiel Deutschland zwischen Wiederaufbau und Wirtschaftswunder, Deutschland zwischen Ost und West oder Deutschland zwischen Großstadt und Provinz. Außerdem porträtiert Lebeck Spitzenpolitiker aus aller Welt. Er nähert sich ihnen in der gleichen nüchternen Art und Weise, in der er auch das Alltagsleben festhält. Nichts ist arrangiert, alles wirkt natürlich. Nur der Augenblick zählt, lautet seine Maxime. Stille und Kraft sind wesentliche Elemente in seinen Fotografien, wie die Porträts der deutschen Bundeskanzler Konrad Adenauer, Willy Brandt, Helmut Schmidt, Helmut Kohl und Gerhard Schröder beweisen. Die Ausstellung »Unverschämtes Glück« ist vom 13. Mai bis 15. Dezember in der U-Bahn-Galerie in Berlin zu sehen. Die Galerie ist Tag und Nacht geöffnet. Der Eintritt ist frei.